Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. So, what are some other excuses for why we're irritated? Was sind weitere Ausreden, warum wir gereizt sind? You know, I'm just so sensitive. Weißt du, ich bin so sensibel. I understand this very well. Ich verstehe das sehr gut. I'm extremely sensitive. Ich bin extrem sensibel. I can walk in the room and I can feel what's going on in the people's lives in that room. Ich komme in einen Raum und kann fühlen, was in den Leben dieser Menschen, die anwesend sind, los ist. So, what did I have to do? Was muss ich tun? I have to learn first of all to take responsibility for my sensitivity. Als erstes muss ich lernen, für meine Sensibilität Verantwortung zu übernehmen. Secondly, I have to choose very, very actively to love when I feel irritated. Und zweitens muss ich mich sehr aktiv entscheiden, zu lieben, wenn ich gereizt bin. And I cannot use my sensitivity as an excuse. Ich kann meine Sensibilität nicht als Ausrede benutzen. Besides that, be happy that you are sensitive. Darüber hinaus sei glücklich, dass du sensibel bist. Think about it. Überlege einmal. If you're very sensitive, you feel the bad very strongly, but you also feel the good very strongly. Wenn du sehr sensibel bist, dann spürst du das Schlechte sehr stark, aber du spürst auch das Gute sehr stark. There are many people who would love to feel the love of God like the sensitive people. Es gibt viele Menschen, die gerne die Liebe Gottes so spüren würden, wie sensible Menschen es tun. But they also feel the rejection and all the other stuff. Aber diese fühlen auch die Ablehnung und solche Dinge. So there is no excuse for being sensitive. Es gibt keine Ausrede, wenn du sensibel bist. Some are more sensitive, others are less. It doesn't give you a reason to be irritated. Einige sind mehr, andere sind weniger sensibel. Es gibt dir kein Recht, gereizt zu sein. Here is another really, really good one. Hier ist ein weiteres wirklich gutes Beispiel. I'm just so tired. Ich bin einfach so müde. Well, if you're tired, get some sleep. Wenn du müde bist, dann gehe schlafen. Think about this. Denk darüber nach. If you get irritated because you're so tired and because of lack of sleep or you were overworked, wenn du gereizt bist, weil du müde bist, wegen Schlafmangel oder Überarbeitung, then here is what you do. Dann machst du Folgendes. When you walk into your house, wenn du dein Haus betrittst, you tell your family. Sagst du deiner Familie? Guys, I'm very stressed, I'm very overworked, I'm extremely tired. Leute, ich bin sehr gestresst, ich bin überarbeitet und extrem übermüdet. And I could get irritated. Und ich könnte gereizt werden. So that's why I'm going to bed. Deswegen gehe ich ins Bett. Good night. Gute Nacht. And go and rest. Dann gehe dich ausruhen. You know, I understand that some people don't handle tiredness very well. Ich verstehe, dass einige Leute mit Müdigkeit nicht gut umgehen. I don't think that's smart. I think we have to learn to handle life well. Even when we are tired. Ich denke nicht, dass dies klug ist, denn ich denke, dass wir das Leben gut bewältigen sollten, auch wenn wir müde sind. Because serving Jesus, many times you have to sacrifice sleep. Jesus zu dienen bedeutet, dass man oft den Schlaf opfern muss. But if you haven't learned yet how to live well with tiredness, wenn du nicht gelernt hast, gut zu leben, wenn du müde bist, and get irritated, und du gereizt wirst, don't stay around all the people. Stehe nicht um alle Leute herum. Go find a quiet place and take a little rest. Suche dir einen ruhigen Ort und ruhe dich ein wenig aus. Remember. Erinnere dich. Whatever the excuse is why you get irritated. Was auch immer die Ausreden sind, warum du dich geärgert hast. It is always your responsibility. Es ist immer deine Verantwortung. So don't accept excuses. Akzeptiere keine Ausreden. So, as I've already mentioned several times. Wie ich schon mehrere Male erwähnt habe. Irritation always comes from your heart. Kommt die Reizung immer von deinem eigenen Herzen. It has nothing to do with circumstances, it has all to do with heart. Es hat nichts mit den Umständen zu tun, es hat alles mit dem Herzen zu tun. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? The quicker we take responsibility for the condition of our heart, je schneller wir für die Bedingungen in unserem Herzen Verantwortung übernehmen, the quicker it can change. Desto schneller kann es ändern. And once we learn to change our hearts, wenn wir lernen, unser Herz zu verändern, we are not going to be irritated anymore. Sehen wir nicht mehr gereizt. Not at people, nicht über Menschen, not at circumstances, nicht über Umstände, and not even at God. Und nicht einmal über Gott. There are so many people who are irritated at God because of what religion has done to them. Es gibt so viele Menschen, die über Gott gereizt sind, wegen dem, was die Religion ihnen angetan hat. And they are angry at God. Und sie sind über Gott wütend. Because they don't even know who God truly is. Weil sie nicht einmal wissen, wer Gott wirklich ist. But even if that's you, auch wenn du das bist, remember that the irritability is an issue of your own heart. Erinnere dich, dass die Reizbarkeit eine Sache deines eigenen Herzens ist. So take responsibility, repent. Übernehme Verantwortung, bereue. Which means to change your mind. Was bedeutet, deinen Sinn zu verändern. Say, Lord, it's my fault that I'm this way and I'm going to change this in my heart. Und sage, Herr, es ist meine Schuld, dass ich so bin und ich ändere dies in meinem Herzen. So. Meditate on the 15 attributes of love in 1 Corinthians 13. Meditiere über die 15 Attribute der Liebe in 1. Korinther 13. And see yourself as a loving person who doesn't get irritated. Und sehe dich selber als eine liebevolle Person, die nicht gereizt wird. And if you do get irritated, quickly take responsibility. Und wenn du gereizt wirst, dann übernimm schnell Verantwortung. And say, Lord, that's wrong. I thank you for your forgiveness in the cross. Und sage, Herr, das ist falsch. Ich danke dir für deine Vergebung am Kreuz. And then change. Und dann ändere dich. And I'm going to finish this series with an incredible simple key to change. Ich beende diese Serie mit einem unglaublichen einfachen Schlüssel zur Veränderung. Irritation comes from the heart. Reizbarkeit kommt vom Herzen. How do we change the heart? Wie verändern wir das Herz? Change the heart by meditation. Wie verändern das Herz durch Meditation? Meditation means to create images that mix with emotions. With feelings. Meditation bedeutet, Bilder zu kreieren, die mit Gefühlen vermischt sind. Until they become emotions. Bis sie zu Emotionen werden. So how do you create images? Wie kreierst du Bilder? The Bible says that love is not irritated. Die Bibel sagt, dass die Liebe sich nicht reizen lässt. The Bible also says that the love of God has been poured out into your heart. Die Bibel sagt auch, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist. So what does it mean? Was bedeutet das? That means you have God's love which never gets irritated. Das bedeutet, dass du Gottes Liebe hast, die sich nie reizen lässt. So here is what you need to do. Hier ist, was du tun musst. For 21 days, während 21 Tagen, because scientifically it has been proven, weil wissenschaftlich bewiesen ist, that in 21 days our hearts can be changed. Dass in 21 Tagen unsere Herzen verändert werden können. So every day you take about 10 or 15 minutes in the morning and in the evening. Du nimmst dir jeden Tag 10 bis 15 Minuten Zeit am Morgen und am Abend. Complete quietness. In vollkommener Ruhe. You see yourself going into these situations that always irritate you. Du siehst dich selber in dieser Situation, die dich immer reizt. And then don't be afraid to feel these emotions of irritations. Habe keine Angst, diese Gefühle der Gereiztheit zu spüren. And when you are in the middle of this feeling this irritation, wenn du inmitten dieses Gefühls, dieser Gereiztheit bist, with your eyes closed, visualizing the situation, mit geschlossenen Augen, indem du dir diese Situation bildlich vorstellst, you then see yourself reacting and responding in love. Siehst du dich selber in Liebe handeln und reagieren? You do something like this. Mach so was Ähnliches. You feel irritated in your heart because you imagine the situation. Du fühlst dich gereizt in deinem Herzen, weil du dir die Situation vorstellst. And then you quietly say, und dann sagst du ruhig, I have God's love in my heart. Ich habe Gottes Liebe in meinem Herzen. I can now react in love. Jetzt kann ich in Liebe reagieren. And then in your own heart you create images how you suddenly react so kind. Und dann kreierst du Bilder in deinem eigenen Herzen, wie du plötzlich so freundlich reagierst. Maximum 21 days your heart has changed. In höchstens 21 Tagen ist dein Herz verändert. And you will literally become a person who is not irritated. Und du wirst wortwörtlich eine Person sein, die nicht gereizt ist. Change your heart. Verändere dein Herz. This is the end of this series. Das ist das Ende dieser Serie. Tomorrow we're going to start a new one. Morgen beginnen wir eine neue. Thank you people. Danke Leute.